Kundgabe 2369. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.06.1942. Ende der Gnadenzeit. Schwerstes Leid. Die Gnadenzeit ist bald vorüber. Und der Sinn der Menschheit wendet sich nicht. Immer liebloser werden die Menschen. Und immer tiefer geraten sie in die Fangnetze des Satans, so dass sie sich gegenseitig zerfleischen und bar jeder Liebe sind. Und es wendet Gott jedes Mittel an, um sie diesem geistigen Tiefstand zu entreißen. Er nimmt ihnen irdisches Gut, um sie zu lösen von der Materie, und er sucht sie durch Drangsal aller Art zum Nachdenken zu veranlassen. Er bringt sie in Lagen, wo sie hilfesuchend sich an ihn wenden sollen. Doch jedes Mittel schlägt fehl und der geistige Zustand wird nicht behoben. Und die Zeit ist nicht mehr fern, da Gottes Zuchtrute die Menschen treffen wird. Denn die Gnadenzeit geht ihrem Ende entgegen. Und darum muss die Erde noch unsagbar schweres Leid ertragen. Denn es ist dieses Leid eine Gnade, so wie es nicht spurlos am Menschen vorübergeht und der Seele die Rettung bringt. Doch es kann des Menschen Wille nicht gezwungen werden, und so das Leid ihn nicht den rechten Weg finden lässt, gibt es keine Rettung mehr für ihn, und er gehört zu denen, die am Tage des Gerichtes die Macht des Herrn zu spüren bekommen und also für untauglich befunden werden. Und was diese Entscheidung bedeutet, können die Menschen nicht fassen. Sie können es sich nicht vorstellen, dass ihre Seele wieder durch Jahrhunderttausende einen Zustand ertragen muss, in unsagbarer Qual. Gott aber, der darum weiß, lässt nichts unversucht, um ihnen dieses Schicksal zu ersparen. Er kann aber den Willen des Menschen nicht gewaltsam dem Guten zuwenden. Die kommende Not wird aber so groß sein, dass in jedem Menschen das natürliche Empfinden geweckt wird, dem Mitmenschen zu helfen, wenn er nicht jeder Liebe sich völlig entäußert hat. Ist er noch, wenn auch im geringsten Maße liebefähig, dann wird er angesichts dieser Not erwachen und sich auch liebend betätigen. Wer jedoch an dieser Not noch vorübergeht, ohne hilfsbereit zu sein, in dem ist jeder Liebesfunke erloschen. Und die Möglichkeit eines Aufstiegs gibt es für ihn nicht mehr. Sie sind Gott so fernstehend, dass sie außerhalb der Liebesausstrahlung Gottes stehen. Was also das Gleiche bedeutet, als dass die geistige Substanz sich wieder verhärtet, zur festesten Materie. Und nun beginnt der Erdenwandel von Neuem in größter Qual des Gebundenseins. Wenn nun zuvor das unsägliche Leid über die Erde kommt, so ist dies noch ein Akt der Barmherzigkeit Gottes, weil er den Seelen das unvorstellbare Leid eines nochmaligen Erdenwandels ersparen möchte. Doch es wird nicht erkannt als solche. Vielmehr ist das Leid ein Anlass zur verstärkten Ablehnung Gottes, weil die Menschen in ihrer Blindheit den geistigen Zusammenhang nicht erkennen. Doch darüber Aufschluss gegeben wird zu Genüge, und darum erweckt der Herr Propheten und lässet ihnen alles zuvor ankündigen. Er lässt die Zeit nicht ohne Hinweise herankommen. Er lässt den Menschen ständig Ermahnungen zugehen und sie über den Sinn und Zweck des Erdenwandels in Kenntnis setzen. Doch sie verschließen ihre Ohren und weisen die göttliche Gnadengabe bedenkenlos zurück. Und darum gibt es für diese Menschen keine Rettung mehr, keinen Weg, der sie dem Abgrund fernhält, wenn sie den letzten Mahnungen und Warnungen kein Gehör schenken. Sie können nur immer aufmerksam gemacht werden, dass der geistige Tiefstand die Ursache des kommenden Leides ist und dass dieser erst behoben werden muss, bevor dem Leid von Seiten Gottes Einhalt geboten werden kann. Wer dieser Mahnungen und Warnungen gedenkt, so die letzte Gnadenzeit anbricht, die Zeit des schmerzvollsten Lebens auf Erden, der wird durch den Anruf Gottes noch in letzter Stunde das Schlimmste von sich abwenden können. Er wird nicht zu jenen gehören, die verdammt sind, Ewigkeiten hindurch, den Zustand völliger Hilflosigkeit und unvorstellbarer Qualen zu ertragen. Amen.